Kundgabennummer 252 vom 8.1.1938. Elend der Seelen. Dienen und Einsatzbereitschaft. Lohn. So sei gegrüßt, mein Kind. Erquicke dich an meinen Worten und sei mir immer ein gehorsames Kind. Und alle meine Liebe will ich dir geben, so du mir dienest. Denn das Elend meiner Erdenkinder ist groß. Immer weiter gehen sie den Weg, der sie entfernt von ihrem wahren Ziel, der ewigen Seligkeit. Und in Gleichgültigkeit wandeln sie durch das Erdental. Ich sehe das Elend täglich größer werden. Es erbarmt mich und ich möchte ihnen hilfreich entgegenkommen. Doch sie verschließen Herz und Ohren meinen Worten und Ermahnungen. Wer von euch mir dienet, den will ich segnen. Doch habe ich große Aufgaben für euch alle bereit und brauche eure ganze Einsatzbereitschaft. Soll euer Wirken von Erfolg gekrönt sein. So müsstet ihr aus Liebe zu mir auf euch nehmen, wenn euch Widerstände erwachsen. Denn ich brauche streitbare Diener, die willens sind, für mein Wort zu leiden und Ungemach zu ertragen. Siehe, mein Kind, deiner Seele erwächst durch dein Streben ein Reichtum von Gnade. Das Menschenkind kann diesen Schatz gar nicht ermessen. Sein leibliches Auge sieht nicht den Glanz, den solches Streben in meinem Sinn und nach meinem Willen ausstrahlt. Ein solches Kind, das mir dienet in Liebe und Treue, kann nie untergehen. Es wird nur immer emsiger seinem Herrn und Heiland ergeben sein. Und dafür will ich es segnen, bis in alle Ewigkeit. Denn mir sind alle Seelen lieb und wert. Und jedem Kind, das mir hilft, diese armen Wesen, die auf falschen Wegen wandeln, recht zu weisen, auf dass sie sich mir zuwenden und mir Eingang gewähren in ihre Herzen, will ich mit meiner Liebe lohnen. Ihnen soll einst das ewige Licht leuchten. Sie sollen alle Glückseligkeit schmecken, die ihnen in meines Vaters Reich immer da bereitet ist. Denn meine Liebe will euch allen das ewige Leben geben. Amen.